Die Sprache des Geldes verstehen alle. Aber was genau machte die Geldgeschichte so überzeugend? Haben die Menschen an sie geglaubt, weil das erste Geld so hübsch aussah? Immerhin bestanden die alten Münzen aus funkelndem Gold und Silber und waren mit kunstvollen Götter- und Tempelmotiven verziert. Auch auf heutigen Banknoten sind Götter, Tempel, berühmte Persönlichkeiten oder wichtige Gebäude abgebildet. Alles in bunten Farben. Auf Münzen und Geldscheinen stehen außerdem kurze Texte, manchmal ein kleines Gedicht oder eine Sage über Könige und Götter. Auf den modernen amerikanischen Dollarnoten steht zum Beispiel auf Englisch »In God we trust«, »Wir vertrauen auf Gott«, und auf Lateinisch »E pluribus unum«, »Aus vielen wird eins«. Was glaubst du, soll das bedeuten? Es soll zeigen, dass die Geschichte über den Glauben an Gott und die über den Dollar sehr viele Menschen zu einem Land vereinigt, zu den Vereinigten Staaten. Aber es gibt nicht nur Abbildungen, Gedichte und Sprüche auf Münzen und Scheinen, sondern auch Zahlen. Viele davon beeindruckend lang. Auf dem elektronischen Geld, das heute vor allem benutzt wird, finden sich gar keine Götter mehr, sondern nur noch viele komplizierte Ziffern. Sie sollen das Geld vertrauenswürdig machen. Hast du gerade ein paar Münzen oder Geldscheine zur Hand? Dann schau sie dir doch mal ganz genau an. Du wirst staunen, wie viele Bilder, Sprüche und Zahlen man auf so kleinem Raum unterbringen kann. Aber das alles erklärt noch nicht, warum sogar Menschen, die sich völlig fremd und über nichts einig waren, in der Geldgeschichte zusammenkamen. Schließlich konnte nicht jeder auf dem karthagischen Markt die Sprüche auf den Münzen lesen. Sie waren auf Phönizisch geschrieben. Und nicht alle verstanden Phönizisch. Auch glaubten sie nicht alle an die Göttin Tanit, die auf vielen karthagischen Münzen abgebildet war. Aber zum Glück konnte man auf dem Markt auch Münzen verwenden, die nicht karthagisch waren. Zum Beispiel Münzen aus Athen, mit der Göttin Athene darauf. Oder römische Münzen, auf denen die Göttin Venus abgebildet war. Das Vertrauen ins Geld hing also nicht mit einer bestimmten Göttin zusammen. Aber womit dann? Lass uns kurz zu Saponibal und Venamun zurückkehren, denn dort finden wir die Antwort auf diese Frage. Als Saponibal am nächsten Tag zum Markt ging, um ihre schönen neuen Schuhe abzuholen, fragte sie Venamun: »Warum sind Sie so scharf auf diese Goldmünzen, dass Sie einen ganzen Tag lang arbeiten, nur um eine einzige davon zu bekommen? Mein Bruder und ich finden das komisch. Wir zerbrechen uns seit gestern den Kopf darüber, aber wir können es uns nicht erklären.« »Als ich zum ersten Mal auf den Markt kam«, antwortete Venamun, »ging's mir wie euch. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Leute so verrückt nach diesen Münzen waren. Es war mir ein völliges Rätsel. Ich meine, die Münzen sind zwar ganz hübsch, aber essen und trinken kann man sie nicht, stimmt's?« »Stimmt«,